1. Das hos eins konigs word von Jahwe gelenkt, anlik y wasabash geleitet wer den konin, sodas es nach seinem willen lenkt. 2. Obwohl ein Mensch el sein Handlungen für richtig holt, ist es Jahwe, der die Warren Absichten und Motiv der Hazen beurteilt. 3. Jahwe bevisug die Ausübung von Gerechtigkeit und Recht jutlich mehr als das Darbringen von Schlachtopfen. 4. Hochmutigorgen und ein überheblicher Geist sind Kensichen der Gottlosen, deren Handlungen letztlich als Sunday betrachtet werden. 5. Die Sorgfaltigen plain eins fleißigen Menschen führen in der Regel zu erfolgen Gewinn, waren Überstürstes Handeln hingen oft zu Mangel und Verlust führt. 6. Reichtümer, die durch Lügen oder Betrug erworben werden, sind wirkenglich wie ein flutschtiger Horch und können letztlich zu todlichen Gefahren führen. 7. Die Gewalttätigkeit der Gottlosen wird sie selbst zu Grund richten, da sie sich konsequent weigern, Gerechtigkeit wollten zu lassen. 8. Ein Mensch, der sich schuldig gemacht hat, wollt oft unerlich und verschlungene Wege, wohingegen jemand, der aufrichtig ist, stets redlich und geradlinig handelt. 9. Es ist vorzusehen, all ein auf dem Dach eins Hauses zu wohnen, als ein Gemeinsamsheim mit einer Streitsuchtigen Frau zu teilen. 10. Die Gottlos Person hegt stets den Wunsch nach Bosem und seit ihrem nächsten gegenüber keinerlei Mitgefühl oder Erbarmen. 11. Wenn ein Spotter bestraft wird, kann der Unerfahren daraus lernen und weiser werden, wird hingegen ein Weiser belehrt, so nimmt er die Erkenntnis bereitwilligen. 12. Ein Gerechter Gott beobachtet genau das Haus der Gottlosen und führt sie schließlich ins Verderben. 13. Wer die Hilferuf der Bedürftigen ignoriert und sein or verschliest, wird selbst kein Hilf oder Gehör finden, wenn in not gerat. 14. Ein heimlich überreichtes Geschenk kann Zorn besamtigen und ein diskret Gabe im Verborgen in Vermag heftigen Groll zu mildern. 15. Für den Gerechten ist es ein Freud, recht zu handeln, wohingegen es für Jubeltäter ein Quell des Schreckens darstellt. 16. Wer vom Fad der Klugheit abweicht, wird sich bald unter den Toten wiederfinden. 17. Wer sich übermäßig dem Vergnügen hingibt, wird in Armut geraten, ebenso wird jemand, der Wein und Kostbar Ole leert, niemals wohlhabend werden. 18. Der Gottlos dient als Lösegeld für den Gerechten und der Trulos tritt und die Stelle des Rechtschaffenen. 19. Es ist besser, in einer einsamen Wust zu leben, als ein zu Haus mit einer Streitsuchtigen und Reisbaren Frau zu teilen. 20. Im Haus eins Weisen Menschen finden sich wertvoll Schatze und Kostbares all, wohingegen ein Torichter Mensch dies Gutte verschwendet. 21. Wer sich aktivem Gerechtigkeit und Gut bemüht, wird der Durch leben, Gerechtigkeit und Ere erlingen. 22. Ein weiser Mensch kann die Stadt der Machtigen erobern und sogar die Festung zerstören, auf die sie sich verlassen haben. 23. Wer sein Wort und sein Zun sorgfältig kontrolliert, schützt sein Leben vor potenziellen Gefahren. 24. Ein Person, die überheblich und anmassend ist, wird als Spotter bezeichnet, da sie sich durch Maßlosen Hochmut auszeichnet. 25. Die unerfüllten Wunsch des Fallen führen zu seinem Untergang, weil sein Hand sich weigern, produktiv zu arbeiten. 26. Der Fall hegt standig unerfüllt Wunsch, wohingegen der vom Großzügig gibt und nicht zurückholt. 27. Das Opfer der Gottlosen ist Jahwe ein Graul, besonders wenn es mit einer bösen Absicht oder Zerwertuschung einer Schandtat dargebracht wird. 28. Ein Sage, der Lucht, wird zu Grund gehen, warend ein Person, die Wahrheit besucht hat, dauerhaft Gehör finden wird. 29. Der Gottlos Mensch seit ein Dreist und unerschütterlich mien, warend der Rechtschaffen seinen Weg sorgfältig prüft und sichert. 30. Weder menschlich Weisheit noch Einsicht noch Igendeinrat können sich gegen Jahwe durch setzen oder im entgegenwirken. 31. Obwohl Förder für den Tag der Schlacht vorbereitet werden, kommt der Eigentlich Sieg. Letztlich all ein von Jahwe.